Drittens, Oberbefehl. Summa Imperii. Der Oberbefehl. Sub auspici salicuius stipendia miruri. Unter jemandes Oberbefehl dienen. Unter jemandem den Oberbefehl. Unter jemandes Oberbefehl sein Sold verdienen. Edictum promulgare. Einen Armeebefehl erlassen. Tesserum dare. Die Parole, das Kennwort ausgeben. Vexillum proponere. Vexillum proponere. Die Fahne aufstecken. Sacramentum dicere reliqui. Sacramento adigere aliquem. Sacramento obligare aliquem. Jemanden den Fahneneid schwören lassen. Jemanden den Fahneneid schwören. Ars laus imperatoria. Ars imperatoria, laus imperatoria. Die Feldherrnkunst. Der Feldherrnruhm. Summus ad perfectus imperator. Der höchste, beste, bestvollendetste Imperator, Feldherr. Bello praeficere, praeponere aliquem. Bello praeficere aliquem. Bello praeponere aliquem. Jemandem das Kommando in einem Feldzug übertragen. Jemanden vor den Krieg stellen, vor dem Krieg machen. Exercitum accipere. Das Heer übernehmen. Vom Amtsnachfolger aufnehmen, das Heer aufnehmen, accipere. Usus in re militari. Usus militaris. Usus militiae. Militärische Erfahrung. Usu bellorum gerendorum exercitatum esse. Usu bellorum gerendorum exercitatum esse. Kriegserfahrung besitzen. Rei militaris rodem esse. Vom Krieg führen nichts verstehen. Nullum usum re militaris percipisse. keine Kriegserfahrung besitzen. Lustrare exercitum. Recensere exercitum. Das Heer muss dann. Disciplina militare mat priscos mores redigere. Disciplina militare mat priscos mores redigere. Die alte, strenge Disziplin wieder einführen. Disciplina militarum dissolvere. Die Manneszucht auflösen. Fine.